Book 2 92 92 Anak kalimat dengan bahwa 2 Nebensätze mit das 2 Nebensätze mit das 2 Hal itu membuat saya jengkel kalau kamu mendengkur. Es ärgert mich, dass du schnarchst. Es ärgert mich, dass du schnarchst. Hal itu membuat saya jengkel kalau kamu minum begitu banyak bir. Es ärgert mich, dass du so viel Bier trinkst. Es ärgert mich, dass du so viel Bier trinkst. Hal itu membuat saya jengkel kalau kamu datang sangat terlambat. Es ärgert mich, dass du so spät kommst. Es ärgert mich, dass du so spät kommst. Saya pikir dia membutuhkan dokter. Ich glaube, dass er einen Arzt braucht. Ich glaube, dass er einen Arzt braucht. Saya pikir dia sakit. Ich glaube, dass er krank ist. Ich glaube, dass er krank ist. Saya pikir sekarang dia sedang tidur. Ich glaube, dass er jetzt schläft. Ich glaube, dass er jetzt schläft. Kami berharap bahwa dia menikahi anak perempuan kami. Wir hoffen, dass er unsere Tochter heiratet. Wir hoffen, dass er unsere Tochter heiratet. Kami berharap bahwa dia memiliki banyak uang. Wir hoffen, dass er viel Geld hat. Wir hoffen, dass er viel Geld hat. Kami berharap bahwa dia adalah Millionär. Wir hoffen, dass er Millionär ist. Wir hoffen, dass er Millionär ist. Saya telah mendengar bahwa istrimu mengalami kecelakaan. Ich habe gehört, dass deine Frau einen Unfall hatte. Ich habe gehört, dass deine Frau einen Unfall hatte. Saya telah mendengar bahwa dia berada di rumah sakit. Ich habe gehört, dass sie im Krankenhaus liegt. Ich habe gehört, dass sie im Krankenhaus liegt. Saya telah mendengar bahwa mobilnya benar-benar rusak. Ich habe gehört, dass dein Auto total kaputt ist. Ich habe gehört, dass dein Auto total kaputt ist. Hal itu membuat saya senang, Anda datang. Es freut mich, dass Sie gekommen sind. Es freut mich, dass Sie gekommen sind. Hal itu membuat saya senang bahwa Anda tertarik. Es freut mich, dass Sie Interesse haben. Es freut mich, dass Sie Interesse haben. Hal itu membuat saya senang kalau Anda mau membeli rumah. Es freut mich, dass Sie das Haus kaufen wollen. Es freut mich, dass Sie das Haus kaufen wollen. Saya khawatir kalau bis yang terakhir sudah pergi. Ich fürchte, dass der letzte Bus schon weg ist. Ich fürchte, dass der letzte Bus schon weg ist. Saya khawatir kalau kita harus naik taksi. Ich fürchte, dass wir ein Taxi nehmen müssen. Ich fürchte, dass wir ein Taxi nehmen müssen. Saya khawatir kalau saya tidak bawa uang. Ich fürchte, dass ich kein Geld bei mir habe. Ich fürchte, dass ich kein Geld bei mir habe.